Erster glücklich sind die, die ohne Schuld leben und nach Gottes Gesetz gehen. Zweiter glücklich sind die, die seine Worte halten und ihn von Herzen suchen. Dritter, sie tun kein Unrecht. Sie gehen auf seinen Wegen. Vierter, du hast deine Gebote gegeben. Wir sollen sie genau befolgen. Fünfter, ich wünsche mir feste Schritte, damit ich deine Regeln halte. Sechster, dann werde ich mich nicht schämen, wenn ich auf deine Gebote achte. Siebter, ich will dich ehrlich loben, wenn ich deine gerechten Regeln lerne. Achter, ich will deine Regeln halten. Verlass mich nicht ganz. Neunter, wie bleibt ein junger Mensch rein? Er hält sich an dein Wort. Zehnter, ich suche dich mit ganzem Herzen. Lass mich nicht von deinen Geboten abweichen. Elfter, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Zwölfter, du bist gut, Jahwe. Lehre mich deine Regeln. Dreizehnter, mit meinen Lippen sage ich deine Entscheidungen weiter. Vierzehnter, ich freue mich über deinen Weg wie über großen Reichtum. Fünfzehnter, ich denke über deine Gebote nach und schaue auf deine Wege. Sechzehnter, ich freue mich an deinen Regeln. Ich will dein Wort nicht vergessen. Siebzehnter, tu deinem Diener Gutes, damit ich lebe und dein Wort halte. Achtzehnter, öffne meine Augen, damit ich Wunder in deinem Gesetz sehe. Neunzehnter, ich bin nur Gast auf der Erde. Versteck deine Gebote nicht vor mir. Zwanzigster, ich sehne mich immer nach deinen gerechten Regeln. Einundzwanzigster, du warnst die Stolzen. Sie gehen von deinen Geboten weg. 22. Nimm Schande und Spott von mir, denn ich halte deine Worte. 23. Auch wenn Fürsten gegen mich reden, ich denke an deine Regeln. 24. Deine Worte machen mir Freude. Deine Gebote geben mir Rat. 25. Ich liege am Boden. Gib mir neues Leben durch dein Wort. 26. Ich sagte dir meine Wege. Du hast mich gehört. Lehre mich deine Regeln. 27. Lass mich deine Gebote verstehen. Dann denke ich über deine Wunder nach. 28. Ich weine vor Kummer. Richte mich auf durch dein Wort. 29. Halte mich weg vom Weg der Lüge. Schenk mir dein Gesetz. 30. Ich wähle den Weg der Treue. Ich halte deine Regeln vor mir. 31. Ich halte fest an deinen Worten. Jahwe, lass mich nicht beschämt werden. 32. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst mein Herz frei. 33. Lehre mich den Weg deiner Regeln, Jahwe. Ich will ihn bis zum Ende halten. 34. Gib mir Einsicht, damit ich dein Gesetz halte, mit ganzem Herzen. 35. Führe mich auf dem Weg deiner Gebote. Daran habe ich Freude. 36. Neige mein Herz zu deinen Worten und nicht zu ungerechtem Gewinn. 37. Wende meine Augen ab von Nichtigem. Gib mir Leben auf deinen Wegen. 38. Erfülle deine Zusage an deinen Diener. Sie gilt denen, die dich ehren. 39. Lass die Schande vorübergehen, die ich fürchte. Deine Regeln sind gut. 40. Ich sehne mich nach deinen Geboten. Gib mir Leben durch dein Recht. 41. Lass deine Güte zu mir kommen, Jahwe, und deine Hilfe nach deiner Zusage. 42. Dann kann ich dem Spötter antworten, denn ich vertraue deinem Wort. 43. Nimm das Wort der Wahrheit nicht von mir, denn ich hoffe auf deine Urteile. 44. Ich will dein Gesetz immer halten, jetzt und für immer. 45. Ich gehe in Freiheit, weil ich deine Gebote gesucht habe. 46. Ich rede vor Königen über deine Worte. Ich schäme mich nicht. 47. Ich freue mich an deinen Geboten. Ich liebe sie. 48. Ich hebe meine Hände zu deinen Geboten. Ich denke über deine Regeln nach. 49. Denk an dein Wort für deinen Diener. Du hast mir Hoffnung gegeben. 50. Dein Wort gibt mir Trost im Leid. Es macht mich wieder lebendig. 51. Stolze machen sich über mich lustig. Ich weiche nicht von deinem Gesetz. 52. Ich denke an deine alten Urteile, Jahwe. Das tröstet mich. 53. Ich bin sehr empört über Menschen ohne Gott. Sie verlassen dein Gesetz. 54. Deine Regeln sind mein Lied, wo ich als Fremder wohne. 55. In der Nacht denke ich an deinen Namen, Jahwe. Ich halte dein Gesetz. 56. Das ist mein Teil, ich halte deine Gebote. 57. Jahwe, du bist mein Teil. Ich will deine Worte halten. 58. Ich suche deine Gunst von Herzen. Sei mir gnädig nach deiner Zusage. 59. Ich prüfe meine Wege. Dann gehe ich zurück zu deinen Worten. 60. Ich eile und zögere nicht, deine Gebote zu halten. 61. Böse Menschen fangen mich ein. Doch ich vergesse dein Gesetz nicht. 62. Mitten in der Nacht stehe ich auf und danke dir für deine gerechten Regeln. 63. Ich gehöre zu allen, die dich ehren und deine Gebote halten. 64. Die Erde ist voll von deiner Güte, Jahwe. Lehre mich deine Regeln. 65. Du hast deinem Diener Gutes getan, Jahwe, nach deinem Wort. 66. Lehre mich guten Sinn und Wissen, denn ich vertraue deinen Geboten. 67. Bevor ich gedemütigt wurde, ging ich falsch. Jetzt halte ich dein Wort. 68. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Regeln. 69. Stolze erzählen Lügen über mich. Ich halte deine Gebote von Herzen. 70. Ihr Herz ist stumpf. Aber ich freue mich an deinem Gesetz. 71. Es war gut für mich, gedemütigt zu werden. So lernte ich deine Regeln. 72. Dein Gesetz ist mir lieber als viel Gold und Silber. 73. Deine Hände machten mich. Gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne. 74. Die dich ehren, sehen mich und freuen sich, denn ich hoffe auf dein Wort. 75. Jahwe, deine Urteile sind gerecht. Du hast mich in Treue gedemütigt. 76. Deine Güte soll mich trösten, wie du es deinem Diener versprochen hast. 77. Lass dein Erbarmen zu mir kommen, damit ich lebe. Dein Gesetz macht mir Freude. 78. Lass die Stolzen beschämt werden, denn sie drückten mich ohne Grund. Ich denke an deine Gebote. 79. Lass die zu mir kommen, die dich ehren und deine Worte kennen. 80. Mein Herz soll ganz bei deinen Regeln bleiben, damit ich nicht beschämt werde. 81. Ich warte auf deine Hilfe. Ich hoffe auf dein Wort. 82. Meine Augen warten auf dein Wort. Ich frage, wann tröstest du mich? 83. Ich bin wie ein alter Schlauch im Rauch. Doch ich vergesse deine Regeln nicht. 84. Wie lange lebe ich noch? Wann richtest du meine Verfolger? 85. Stolze graben Fallen für mich. Sie achten dein Gesetz nicht. 86. Alle deine Gebote sind wahr. Sie verfolgen mich ohne Grund. Hilf mir. 87. Fast hätten sie mich vernichtet. Doch ich hielt fest an deinen Geboten. 88. Erhalte mich am Leben durch deine Güte, damit ich dein Wort halte. 89. Jahwe, dein Wort steht für immer fest im Himmel. 90. Deine Treue bleibt von Generation zu Generation. Du hast die Erde gegründet. 91. Alles bleibt nach deinen Regeln bestehen. Alles dient dir. 92. Wenn dein Gesetz mir keine Freude gäbe, wäre ich im Leid zugrunde gegangen. 93. Ich vergesse deine Gebote nie, denn durch sie hast du mir Leben gegeben. 94. Ich gehöre dir. Hilf mir, denn ich suche deine Gebote. 95. Böse Menschen warten, um mich zu töten. Ich achte auf deine Worte. 96. Alles auf der Erde hat Grenzen. Aber dein Gebot ist sehr weit. 97. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Ich denke den ganzen Tag daran. 98. Dein Gebot macht mich klüger als meine Feinde. Es bleibt immer bei mir. 99. Ich verstehe mehr als meine Lehrer, denn ich denke über deine Worte nach. 100. Ich verstehe mehr als Alte, weil ich deine Gebote halte. 101. Ich meide jeden bösen Weg, damit ich dein Wort halte. 102. Ich weiche nicht von deinen Regeln ab, denn du lehrst mich. 103. Deine Zusagen sind süß für mich, süßer als Honig. 104. Durch deine Gebote bekomme ich Einsicht. Darum hasse ich Lügenwege. 105. Dein Wort zeigt mir den Weg. Es hilft mir bei jedem Schritt. 106. Ich habe geschworen und halte es, ich befolge deine gerechten Regeln. 107. Ich bin sehr niedergedrückt. Jahwe, gib mir Leben nach deinem Wort. 108. Nimm mein freiwilliges Lob an, Jahwe, und lehre mich deine Regeln. 109. Mein Leben ist ständig in Gefahr. Doch ich vergesse dein Gesetz nicht. 110. Böse Menschen legen mir Fallen. Doch ich gehe nicht weg von deinen Geboten. 111. Deine Worte sind mein Besitz für immer. Sie machen mein Herz froh. 112. Ich entscheide mich, deine Regeln zu tun, jetzt und für immer. 113. Ich hasse Menschen mit zwei Herzen. Aber dein Gesetz liebe ich. 114. Du schützt mich wie ein Schild. Ich hoffe auf dein Wort. 115. Geht weg von mir, ihr Bösen. Ich will Gottes Gebote halten. 116. Halte mich fest nach deiner Zusage, damit ich lebe. Lass mich nicht enttäuscht werden. 117. Stärke mich, dann bin ich sicher. Ich freue mich immer an deinen Regeln. 118. Du verwirfst alle, die von deinen Regeln weggehen, denn ihre Lüge hilft nicht. 119. Du siehst die Bösen wie Abfall. Darum liebe ich deine Worte. 120. Ich habe Angst vor dir. Ich fürchte deine Urteile. 121. Ich tue, was richtig ist. Überlass mich nicht meinen Unterdrückern. 122. Steh für deinen Diener ein und tu ihm Gutes. Lass die Stolzen mich nicht drücken. 123. Meine Augen warten auf deine Hilfe und auf dein gerechtes Wort. 124. Handle mit deinem Diener nach deiner Güte. Lehre mich deine Regeln. 125. Ich bin dein Diener. Gib mir Einsicht, damit ich deine Worte verstehe. 126. Jahwe, jetzt ist Zeit zu handeln. Sie haben dein Gesetz gebrochen. 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold, sogar mehr als feines Gold. 128. Darum halte ich alle deine Gebote für richtig. Ich hasse jeden Lügenweg. 129. Deine Worte sind wunderbar. Darum halte ich sie. 130. Wenn du dein Wort erklärst, wird es hell. Es macht einfache Menschen klug. 131. Ich öffne den Mund und atme tief, denn ich sehne mich nach deinen Geboten. 132. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, wie du es denen gibst, die dich lieben. 133. Mach meine Schritte fest durch dein Wort. Lass das Böse nicht über mich herrschen. 134. Rette mich vor Menschen, die mich drücken. Dann halte ich deine Gebote. 135. Lass dein Gesicht freundlich auf deinen Diener schauen. Lehre mich deine Regeln. 136. Mir laufen Tränen, weil sie dein Gesetz nicht halten. 137. Du bist gerecht, Jahwe. Deine Regeln sind richtig. 138. Du hast deine Worte in Treue gegeben. Sie sind sehr zuverlässig. 139. Mein Eifer verbrennt mich, weil meine Feinde deine Worte vergessen. 140. Dein Wort ist ganz rein. Dein Diener liebt es. 141. Ich bin klein und verachtet. Doch ich vergesse deine Gebote nicht. 142. Dein Recht bleibt für immer. Dein Gesetz ist wahr. 143. Not und Angst treffen mich. Doch deine Gebote machen mir Freude. 144. Deine Worte sind immer gerecht. Gib mir Einsicht, damit ich lebe. 145. Ich rufe von Herzen, hör mich, Jahwe. Ich will deine Regeln halten. 146. Ich rufe zu dir, hilf mir. Dann halte ich deine Regeln. 147. Ich wache früh auf und rufe. Ich hoffe auf dein Wort. 148. Meine Augen bleiben wach in der Nacht. Ich denke über dein Wort nach. 149. Höre meine Stimme nach deiner Güte. Jahwe, gib mir Leben nach deinen Regeln. 150. Menschen verfolgen mich mit List. Sie gehen weit weg von deinem Gesetz. 151. Du bist nahe, Jahwe. Alle deine Gebote sind wahr. 152. Schon lange weiß ich, du hast deine Worte für immer festgemacht. 153. Sieh mein Elend und rette mich, denn ich vergesse dein Gesetz nicht. 154. Kämpfe für mich und erlöse mich. Gib mir Leben nach deiner Zusage. 155. Böse Menschen bekommen keine Hilfe, denn sie fragen nicht nach deinen Regeln. 156. Dein Erbarmen ist groß, Jahwe. Gib mir Leben nach deinen Regeln. 157. Ich habe viele Verfolger. Doch ich weiche nicht von deinen Worten ab. 158. Ich sehe Abtrünnige und ekle mich, denn sie halten dein Wort nicht. 159. Sieh, wie ich deine Gebote liebe. Jahwe, gib mir Leben durch deine Güte. 160. Dein Wort ist ganz wahr. Deine gerechten Regeln bleiben für immer. 161. Fürsten verfolgen mich ohne Grund. Aber ich habe Respekt vor deinem Wort. 162. Ich freue mich über deine Zusage wie jemand, der große Beute findet. 163. Ich hasse Lügen und verachte sie. Dein Gesetz liebe ich. 164. Siebenmal am Tag lobe ich dich wegen deiner gerechten Regeln. 165. Große Hilfe haben die, die dein Gesetz lieben. Nichts bringt sie zu Fall. 166. Jahwe, ich hoffe auf deine Hilfe. Ich halte deine Gebote. 167. Ich halte deine Worte. Ich liebe sie sehr. 168. Ich halte deine Gebote und deine Worte, denn du siehst alle meine Wege. 169. Mein Klagen soll zu dir kommen, Jahwe. Gib mir Einsicht nach deinem Wort. 170. Mein Flehen soll zu dir kommen. Rette mich nach deiner Zusage. 171. Meine Lippen sollen dich loben, denn du lehrst mich deine Regeln. 172. Meine Zunge soll von deinem Wort singen, denn alle deine Gebote sind gerecht. 173. Sei bereit, mir zu helfen, denn ich habe deine Gebote gewählt. 174. Ich sehne mich nach deiner Hilfe, Jahwe. Dein Gesetz macht mir Freude. 175. Lass mich leben, damit ich dich lobe. Deine Urteile sollen mir helfen. 176. Ich bin wie ein verlorenes Schaf. Such deinen Diener, denn ich vergesse deine Gebote nicht.